Atención, aquí habla Nimanzland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Atención, aquí... Hallo, hier ist wieder Niemandsland auf 91.4 FM, Kontrabanda. Hier sind wir wieder, kritischer Journalismus für Neu- und Wissbegierige. Mit dem Finger am Puls der Zeit, immer hart im Gegenwind der Geschichte, den Blick fest auf das Weltgeschehen gerichtet. Es ist Montag, der 2. März 2020. Willkommen! Wir werden jetzt, wie jeden Montag, allen Hörerinnen und Hörern wieder Orientierung und Analyse bieten. Wir wollen 2 Stunden aus dem Chaos und Geschrei der Märkte und Medien das Wichtigste herausfiltern, das Exemplarische aufzeigen, das Wahre erkennen, das Falsche entlarven, das Totgeschwiegene reden lassen, das Getrommel abschalten und dabei auch noch Spaß haben, soweit das überhaupt noch möglich ist. Wir geben Perspektiven, wir zerstören falsche Illusionen, wir bauen neue Illusionen auf. Wir zeigen neue Wege und wir zerstören alte, falsche Wege. 91.4 FM, Kontrabanda, Niemandsland. Jeden Montag, direkt von 13 bis 15 Uhr, von der Plaza Real hier im Zentrum von Barcelona. Es ist der 2. März, Montag 2020. Auf meinem Harenberg-Geschichtskalender habe ich heute ein Zitat von Jacques Tati. Der hat einmal gesagt, das Militär ist eine Pflanze, die man sorgfältig pflegen muss, damit sie keine Früchte trägt. Werfen wir mal einen Blick auf die Geburtstage. Heute hätte und hat Geburtstag Daniel Craig, 1968 geboren, der britische Schauspieler, bekannt durch seine Rollen als James Bond. Dann 1942 geboren John Irving, der US-amerikanische Schriftsteller. Michael Gorbatschow, 1931 geboren, sowjetischer Politiker, Friedensnobelpreisträger, hat ebenfalls heute Geburtstag. Kurt Weill, der lebte von 1900 bis 1950, deutscher Komponist, viel gespielt hier im Niemandsland, mit seinen Songs unter anderem aus der Drei-Groschen-Oper. Heute Geburtstag, Kurt Weill. Else Richter, österreichische Romanistin. 1865 bis 1943. Und natürlich Karl Schurz. Der deutsch-US-amerikanische Politiker, 1829 bis 1906, von der Generation der 48ers, die im Freiheitskampf der USA um Unabhängigkeit als Kolonie von England gekämpft hat. Karl Schurz. Noch ein paar Zitate aus den letzten Kalendertagen. Vom gestrigen Sonntag haben wir ein Zitat von Napoleon Bonaparte. Der hat einmal gesagt, und dieses Zitat widme ich einem guten Freund, der im Geheimdienst arbeitet, im katalanischen Geheimdienst: Ein Spion am rechten Ort ersetzt 20.000 Mann an der Front. Napoleon Bonaparte. Un espía en el lugar adecuado reemplaza 20.000 hombres en el frente. Napoleón Bonaparte. Esta cita dedico a mi amigo que trabaja en el servicio secreto catalán. No puedo decir el nombre aquí, por supuesto. Den Namen kann ich hier natürlich nicht nennen. Ein weiteres Zitat vom vergangenen 27. Ich muss Ihnen gestehen, hat Alfred Hitchcock einmal gesagt, Die Liebe zum Kino ist mir wichtiger als jede Moral. Damit meinte er, im Kino kann man auch unmoralische Dinge zeigen oder Filme, in denen der Protagonist ein Mörder oder ein Betrüger oder ein Schwein ist. Henri David Thoreau hat einmal gesagt, bei den Wilden hat jede Familie ihr Obdach, ihre Wohnung, die den Vergleich mit jeder anderen aushält und für gröbere und einfachere Sachen und Bedürfnisse genügt. gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden. Ich seh die Welt in Trümmern liegen. Hab nen Ballon gefunden. Ich denk an dich und lass ihn fliegen. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 152. Feministinnen in der Revolution. Die Gruppe Mujeres Libres im Spanischen Bürgerkrieg. Erster Teil. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de julio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es toda España. Los bravos hombres del pueblo. Die Gruppe Mujeres Libres, Freie Frauen, wurde kurz vor Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs gegründet, um sich zwei Zielen zu widmen: der sozialen Revolution und der Verbesserung der Situation der Frauen. In den 3 Jahren ihres Bestehens waren mehr als 20.000 Mitglieder in über 150 Ortsgruppen organisiert. Sie gaben eine Zeitschrift heraus, leiteten Bildungs- und Ausbildungskurse für Frauen, organisierten Hilfsarbeiten für die Frontkämpfer und eigene Kolonnen von Frontkämpferinnen. Obwohl der Spanische Bürgerkrieg viele Historikerinnen beschäftigte, taucht die Rolle der Frau allenfalls am Rande auf. Vera Bianchi forschte vor Ort im Bürgerkriegsarchiv in Salamanca und bezog spanische und US-amerikanische Forschungen in ihre Untersuchung mit ein. Die Revolution in der republikanischen Zone und der Kampf gegen den Faschismus veränderten das Alltagsleben der spanischen Frauen vollkommen. Mit einem Mal verließen sie ihren traditionellen Platz im Haus und kämpften und arbeiteten an der Seite der Männer. Der Auslöser dieser Veränderung lag in dem Enthusiasmus und der Begeisterung, die die Menschen ergriff, als sie für ihre Freiheit zu kämpfen begannen. In der spontanen Massenbewegung der ersten Tage nach dem Militäraufstand kamen auch die Frauen spontan zusammen. Sie erledigten alle Aufgaben, die anfielen, auch wenn diese nicht in ihrem gewöhnlichen Arbeitsbereich lagen. Im Laufe des Krieges mussten die Frauen dann alle Arbeiten übernehmen, da die meisten Männer an die Front gingen. In Barcelona zum Beispiel regelten die Frauen die Nahrungsmittelverteilung. Insgesamt waren Frauen allerdings eher in der Ausführung als in der Planung und Beratung aktiv. Bei den Nachbarschafts- und Dorfversammlungen waren zwar Frauen anwesend, wurden aber oft nicht in die Komitees gewählt. Analphabetismus musste dabei vielfach als Begründung herhalten. Außerdem hatten die meisten Frauen noch nie in der Öffentlichkeit gesprochen, waren also weder rhetorisch geübt noch selbstbewusst genug, um einfach ihre Meinung in dieser Öffentlichkeit zu äußern. Es ist davon auszugehen, dass viele Männer ihnen gar nicht zutrauten, wichtige Entscheidungen abwägen zu können. Trotz dieser Schwierigkeiten hatte sich der Alltag der Frauen sehr verändert. Darauf folgte der Wandel im gesellschaftlichen Bild der Frau. Mary Nash Rojas hierzu: Der Bürgerkrieg wirkte als Katalysator in der Mobilisierung der Frauen und gab den Anlass zu einer Neugestaltung der Haltung gegenüber den Frauen und ihrer sozialen Funktion. Im Gegensatz zu der Indifferenz der vorhergehenden Jahre unternahmen alle politischen Parteien und Gewerkschaften einen allgemeinen Aufruf zur Mobilisierung der Frauen. Zwischen dem veränderten Leben der Frauen und einem Wandel ihrer gesellschaftlichen Rolle bestand jedoch kein automatischer Zusammenhang. Während in urbanen Zentren wie Barcelona, Madrid und Valencia schnell das neue Frauenbild propagiert wurde, gab es auch ländliche Regionen, in denen zwar die Frauen wegen der Kriegssituation in die Produktion eingegliedert wurden und frühere Aufgaben der Männer übernahmen, die traditionellen Verhaltensweisen der Geschlechter jedoch keinesfalls in Frage gestellt wurden. Abgesehen von regionalen Unterschieden lässt sich auch über die 3 Jahre des Bürgerkriegs hinweg kein durchgängiges Frauenbild festmachen, sondern dieses veränderte sich rasch, je nach den politischen oder militärischen Erfordernissen. Besonders gut zeigt sich das neue Frauenbild an den vielen Plakaten, die die republikanischen Parteien und Gewerkschaften erstellten. Die spanischen Frauen erhielten zum ersten Mal eine öffentliche kollektive Sichtbarkeit. Dabei dominierte in den ersten Kriegs- und Revolutionsmonaten das Bild der jungen Milicianer, der Frontkämpferin. Milicianer heißt eigentlich nur Milizionärin, das heißt Kämpferin in der Miliz. Der Begriff erhielt jedoch eine so große Symbolkraft, dass zum Beispiel Casilda Hernáez, die an der Front kämpfte, nicht als Milicianer bezeichnet werden möchte. »Ich weiß nicht, warum die Leute mich kannten«, äußerte sie. »Zweifellos, weil ich an den Kämpfen teilnahm, zumindest als Assistentin und nicht mit den Händen in den Taschen. Das nie. Als Milicianer, wie es damals hieß. Mir gefiel dieser Name Milicianer nicht. Ich nannte mich immer Revolutionärin oder Kämpferin. Meine Tätigkeit hatte nicht mehr Bedeutung als die der anderen.« In den ersten Kriegswochen war die Milicianer das Symbol des Widerstands gegen den Faschismus. Auf Plakaten riefen junge Frauen, ein Gewehr in der Hand und bekleidet mit dem Mono Azul, dem blauen Arbeitsoverall, den viele Kämpferinnen trugen, dazu auf, sich in den Milizen einzuschreiben. Durch diese Darstellung wurde komplett mit dem traditionellen Frauenbild gebrochen. Frauen hatten nicht mehr unsichtbar zu Hause zu sein und weiblich und zart auszusehen, sondern sie wurden in männlichen Haltungen mit aggressivem, revolutionärem und militärischem Aussehen gezeichnet. Einen Mono Azul zu tragen bedeutete für die Männer, sich öffentlich zu ihrer politischen Anschauung zu bekennen. Für die Frauen hatte dies noch eine weitere Komponente. Sie trotzten der traditionellen weiblichen Erscheinung und Kleidung. Doch das positive Bild der Milicianer änderte sich recht schnell, als der erste Enthusiasmus der Menschen nachließ. Bereits im Dezember 1936 erschienen kaum noch Milicianers auf Plakaten. Stattdessen wurden sie vom Symbol des heroisch kämpfenden Volkes zum Symbol der Entehrung der Front und des normalen Kriegsverlaufs. Teilweise wurde behauptet, alle an der Front kämpfenden Frauen seien Prostituierte, die dort nur wegen der Männer hinkämen und nicht um zu kämpfen. Dem widerspricht die ehemalige Kämpferin Clara Thalmann. Sicherlich gab es das da und dort, dass ihnen, dem Milicianos, der Hof gemacht wurde. Und natürlich, dass sich ein Mädchen in einen Miliciano verliebt hat und umgekehrt. Aber dass da im Ganzen eine sehr strenge puritanische Moral war bei den Anarchisten, das würde ich sagen. Sie sieht sich und ihre Mitkämpferinnen als eine Art Neutrum, solange sie an der Front waren, und hebt das kameradschaftliche Verhältnis hervor, das dort zwischen Frauen und Männern herrschte. Dies beschreibt auch die ehemalige Frontkämpferin Fidela Fernández de Velasca Pérez, genannt Fifi. Ja, es gab schon Prostituierte, aber die waren vor allem in der Etappe. Die haben da ihren Beruf ausgeübt, aber das hatte doch nichts mit uns zu tun, mit den Kämpferinnen. Und unsere Kameraden wussten das ganz genau. Da hätte sich keiner getraut, uns zu nahe zu kommen. Die nahmen uns überhaupt nicht als Frauen wahr. Wie denn auch? Wir lagen genauso verdreckt und verlaust wie sie im Schützengraben. Wir haben gekämpft und gelebt wie sie. Wir waren für die keine Frauen, sondern einfach uno mas, einer mehr. Aus dem Vorwurf der Prostitution ergab sich die Warnung an die Milicianos vor den Frauen an der Front, da diese ansteckende Geschlechtskrankheiten haben könnten. Dies war zwar tatsächlich ein Problem an der Front, aber die patriarchalische Logik überrascht. Die unschuldigen Männer müssen vor den bösen, ansteckenden Frauen gewarnt werden, die ihre Kampfkraft außer Gefecht setzen. Auf Plakaten wurden die Kämpfer aufgefordert, sich ebenso vor Geschlechtskrankheiten wie vor den faschistischen Kugeln zu schützen, wobei die Geschlechtskrankheiten durch Frauen bildlich dargestellt wurden. Zusätzlich trug zur Abwertung des Bildes der Milicianer bei, dass die Fotos von kämpfenden Frauen auf negative Resonanz im europäischen Ausland stießen, die Parteien und Gewerkschaften jedoch schädliche Auswirkungen auf die Meinung des europäischen Auslands vermeiden wollten. Zusätzlich waren die Milicianers Zielscheibe der frankistischen Propaganda, die die Frauen des antifaschistischen Widerstands verunglimpften. Die harmlosere Form, die Milicianers abzuwerten, zeigte sich im Hinterland, wo Frauen im Mono Azul als kokett abgestempelt wurden, so als sei der Krieg ein Spaß oder eine Mode, wobei es wohl tatsächlich bürgerliche Frauen gab, die aus der Kleidung der Arbeiterinnen einen Modetrend machten. Frontkämpferinnen hatten nicht nur unter den Beschuldigungen aus der Etappe zu leiden, sondern waren auch unter ihren männlichen Mitkämpfern nicht mehr so akzeptiert wie zu Beginn der Revolution. George Orwell beschreibt in seinem Buch »Mein Katalonien«, wie die Milizsoldaten während der kurzen Kriegsausbildung über die Milicianers lachten und meint über den Wandel. »Einige Frauen dienten immer noch in der Miliz, aber nicht mehr viele. In den ersten Schlachten hatten sie ganz selbstverständlich Seite an Seite mit den Männern gekämpft. Während einer Revolution scheint das eine natürliche Sache zu sein. Jetzt aber änderten sich die Ansichten schon. Die Frauen an der Front standen ständig unter Druck, nur keinen Fehler zu begehen. Bei einem Mann warf eine Schwäche nur ein schlechtes Licht auf ihn selbst. Bei einer Frau jedoch auf alle ihre Geschlechtsgenossinnen, die damit ihre Unfähigkeit zum Frontkampf bewiesen hätten. Julia Manzanal, eine Kommunistin, die an der Front als politische Kommissarin des Bataillons der Kommune von Madrid kämpfte, spricht über diesen Erfolgsdruck. Ich habe ja immer unter der Anspannung gestanden, dass ich mich beweisen muss. Außerdem waren die Milicianas an der Front gefährdeter als die männlichen Kämpfer. Immer wieder wird auf die Brutalität der frankistischen Soldaten verwiesen, die die republikanischen Kämpferinnen erst vergewaltigten und folterten und dann töteten. Vergewaltigung als Mittel der Erniedrigung des Kriegsgegners ist zwar keine Besonderheit des spanischen Bürgerkriegs. Auch die Frauen in der Pariser Kommune 1871 und die antifaschistischen Widerstandskämpferinnen im Zweiten Weltkrieg wurden sexueller Gewalt ausgesetzt. Und noch in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts waren Massenvergewaltigungen im Jugoslawienkrieg möglich. Trotzdem möchte ich auf diese ständige drohende Gefahr hinweisen, der sich eine Frau aussetzte, indem sie an die Front ging. Viele Milicianas töteten sich in letzter Sekunde lieber selbst, bevor sie den Faschisten in die Hände fielen. Einige von ihnen wurden nach ihrem Tod an der Front als Volksheldinnen verehrt, zum Beispiel Lina Oldena. Statt jedoch die Frauen für ihren Mut zu ehren, wurde das Argument, die Frauen seien an der Front gefährdeter als die Männer, auch gegen die Frauen verwendet, indem es ihnen aus diesem Grund nicht mehr erlaubt sein sollte, selbst zu kämpfen. Quer durch alle Ideologien herrschte und herrscht zum Teil noch immer die Ansicht, Frau und Kampf, das schließe sich aus. Wer so gegen die herrschende Geschlechternorm verstößt, wird deshalb mit Missachtung oder auch mit Nichtbeachtung durch männliche Historiker bestraft. Bei den Forschungen zu ihrem Buch über Frauen im bewaffneten Widerstand und deutsche Besatzung stellte Ingrid Strubel fest, dass Frauen im Widerstand am ehesten von Historikern erwähnt werden, wenn sie dabei traditionell weibliche Aufgaben, ernähren, versorgen, Hilfsdienste leisten, erfüllten. Über die mit der Waffe kämpfenden Frauen wird kaum berichtet, da auch in den Berichten der Überlebenden häufig nur von Partisanen und Kämpfern die Rede ist, selbst wenn unausgesprochen Partisaninnen und Kämpferinnen mitgemeint sind. Mangelt es an Hinweisen. Diejenigen Historiker, die ein traditionelles Geschlechterrollenverständnis haben, seien gar nicht so an der Erforschung weiblicher Kampfbeteiligung interessiert, in der Meinung, die Erwähnung weiblicher bewaffneter Mitglieder diskreditiere die entsprechende Untergrundgruppe. Und die ehemaligen Kämpferinnen selbst möchten häufig nicht mehr über die Vergangenheit sprechen, oft verbittert über die Reaktionen sogar der eigenen Kameraden, wie Ingrid Strobel erfuhr. Spanische Frontkämpferinnen erklärten mir, sie gelten auch in der eigenen Partei als Huren. Der blaue Overall, das Ehrenkleid der Milicianos, wird von einer Frau getragen, zum Paria gewandt. Als das Bild der Milicianer nicht mehr als positives Symbol fungierte, griffen die antifaschistischen Kräfte wieder auf eine traditionelle Frauenrolle zurück, die Mutterschaft. Die Rolle der Mutter bezog sich nun nicht mehr nur auf den traditionellen häuslichen Bereich, sondern wurde auch mit dem gesellschaftlichen Rahmen verbunden. Die mütterliche Frau, die rein biologisch gar nicht Mutter sein musste, kümmerte sich um die Soldaten wie vorher um ihre eigenen Kinder. Das Bild der Mutter wurde durch eine Synthese aus Tradition und veränderten gesellschaftlichen Bedingungen politisiert. Es beinhaltete keinen so radikalen Bruch mit der Vergangenheit wie das Bild der Milicianer und bot auf diese Weise eine Identifikationsmöglichkeit für viele Spanierinnen. Mary Nash bezeichnet dieses neue Frauenbild als kämpferische Mutter, Madre Combativa. Die kämpferische Mutter wurde einerseits bei traditionell weiblichen Fürsorgearbeiten dargestellt, Hausarbeit, Unterstützung in Krankenhäusern und Versorgung von Flüchtlingen, also indem sie aufopferungsvoll anderen hilft. Andererseits war sie auch passives Opfer. Viele Plakate zeigten Fotos oder Bilder von Frauen und Kindern, die unter den faschistischen Bombenangriffen und Kriegszerstörungen leiden. Mit diesen beiden Arten der Darstellung wurde sowohl an die spanische Bevölkerung appelliert, weitere Anstrengungen für den Krieg auf sich zu nehmen und durchzuhalten, als auch an die Bevölkerung der demokratischen Länder, sich mit dem republikanischen Spanien zu solidarisieren. Dieses wieder traditionell gefärbte Frauenbild blieb bis zur Kriegsniederlage bestimmend. Zudem entsprach es in seiner Gemäßigkeit mehr als das radikale Bild der Milizianer den gegebenen Verhältnissen der spanischen Frauen. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 152, eine Niemandslandproduktion 2020. Literaturhinweis: Ich verlasse ein Kapitel aus dem Buch »Feministinnen in der Revolution«, die Gruppe »Mujeres Libres im Spanischen Bürgerkrieg« von Vera Bianchi. Das Buch ist im Jahr 2003 im Unrast Verlag Münster erschienen. No pasarán. No pasarán. Pasaremos. Pasaremos. Absolut nichts ist in Ordnung. Absolut nichts ist okay. Verkneif dir jegliches Mitleid und spar dir jedes Klischee. Ja, es geht mir beschissen. Ja, es ist mir. Mittlerweile kurz nach 2:30 am frühen Nachmittag hier im Zentrum von Barcelona, hier an der Plaza Real im Studio von Contrabanda FM. Werner ist da. Hallo, wie geht's? Hallo, grüß Gott. Ja, auch wieder da. Wie hast du das denn ausgehalten? Einen Monat ohne Radio, ohne Niemandsland. Ja, ja. Hast du überlebt, wie ich sehe, aber... Mindestens äußerlich, aber innerlich war es natürlich eine totale Katastrophe, weil du weißt ja, ich benutze dann die wöchentliche Sendung immer dazu, den Frust loszukriegen, der sich die Woche über angesammelt hat. Und jetzt natürlich 4 Wochen zu assimilieren, ist natürlich ziemlich hart, wenn man es dann nicht rauslassen kann. Ne? Naja, eine Menge ist passiert, meine Damen und Herren. Ich hatte ja letzte Woche schon ein bisschen über Berlin berichtet, über zumindest auch über tolle Sachen, die passiert sind. Wir hatten ja gesehen, Tonsteine scherben, die leben noch, die gibt's noch und die tingeln und tangeln und touren durch die deutschen Lande und ja, geben ihre Konzerte immer weiter. Das hört nie auf. Der Rock ist nicht tot. Nur ohne Rio Reiser. Also da würde ich schon besser finden, wenn der zum Beispiel wieder auferstehen würde. Und ja, das wäre schön. Herr Jesus Christus. Ne? Das wäre schön. Aber gut, es muss weitergehen, auch ohne Rio. Wir haben ja gesagt, die Führerfiguren wollten wir nicht. Kein Führerkult im deutschen Rock. Wir wollen einfach die Kollektive fördern und das ist Tonsteine Scherben. Die haben einen tollen Sänger, den haben wir letzte Woche gebracht. Ich habe heute die CD wieder dabei, die sie mir mitgegeben haben, Radio für Millionen. Da werden wir gleich noch ein oder zwei Stücke draus spielen. Gut, ich frage jetzt Werner, was hast du heute auf dem Programm? Ich hatte schon etwas gebracht, Achtung, angesichts des kommenden 8. März, der ist am kommenden Sonntag, da werden wir nachher ein paar Infos auch zu geben. Am kommenden Sonntag, das sage ich mal direkt, ich falle mit der Tür ins Haus, gibt es natürlich hier die große Demo zum 8. März, auch Männer raus zum 8. März. Die ist wie immer um 17 Uhr an der Plaza Universidad, da geht das los und werden wir gleich noch etwas zu sagen. Aber erzähl mal, was hast du heute auf dem Programm? Bueno, bei mir sind es eher Männer, die auf dem Programm stehen. Ist ja auch typisch, ne, in dieser patriarchalischen Welt. Da gibt es zum Beispiel Wahlen in USA, was da anliegt oder bevorsteht. Dann gibt es vielleicht bald Wahlen hier in Katalonien. Und aber tatsächlich fast überall nur Männer sind die Kandidaten bei allen Parteien. Ja, womit fangen wir an? Wir könnten anfangen mit einem Thema, das du willst, oder mit einem Lied, das ich unbedingt loswerden muss. Das ist ein Lied, das ist von einer Gruppe aus Thüringen, die heißt Nasty Matter, also eine ungezogene Angelegenheit, könnte man das übersetzen. Und es geht da um die friedliche Revolution. Die friedliche Revolution, das heißt, die ja, am 3. Oktober angeblich stattfand, das ist ja jetzt der Nationalfeiertag in Deutschland, da hat die Punkband Nasty Matter aus Thüringen der einheitsfeierlichen Wende Besoffenheit, so schreibt das Musikmagazin Melodie und Rhythmus dazu, ein klares Statement entgegengesetzt. Ihr Song ist eine wütende Anklage der leeren Versprechungen, mit denen man die DDR-Bürger 1989 hinters Licht geführt und gedemütigt hat. Okay, bringen wir das Lied kurz und dann, Werner, kommst du mit dem ersten großen Thema des Tages. Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt, stehen wir heute Jahrzehnte später noch mit dem Rücken an der Wand. Wie einer von uns. ihre Kinder. Ja, die sind ganz schön wütend, die Nasty Metal-Leute aus Thüringen. Jo, Werner, gut, los geht's. Voilà, wir sind ja auch ziemlich oft wütend, nicht wahr? Wütend war ich, wie gesagt, wo ich das ein bisschen verfolgt habe mit den Vorwahlen in den USA. Im November sind ja Wahlen dort und der seitherige Präsident, Herr Trump, der wird natürlich wieder kandidieren für die Republikaner. Auf dieser Seite ist alles klar, nur die Demokraten, die Demokratische Partei, die heißen so, da können die auch nichts dafür. Die suchen eben noch ihren Kandidaten und da gibt es dann hauptsächlich drei Namen, die da im Rennen sind. Da in erster Linie ist Bernie Sanders, das ist eigentlich schon überraschend für US-amerikanische Verhältnisse, weil das ist ein dezidiert linker Kandidat, kein Kommunist natürlich, aber irgendwie doch ein bisschen forscher Sozialdemokrat, immerhin, ne? Der sich auch traut oder trauen wird oder würde, sagen wir, gegen die mächtigen Großkonzerne vorzugehen, dass die anfangen, Steuern zu zahlen gegen die Privilegien der Reichen und so. Das kann man von dem eigentlich schon erwarten, ne? Und der hat jetzt bei den bis jetzt stattgefundenen Vorwahlen überraschend gut abgeschnitten, zum Teil mit großen Mehrheiten und wird besonders von jüngeren Leuten gewählt. Jetzt, weiß nicht, gestern oder vorgestern gab es Vorwahlen in South Carolina und da ist wieder aus der Versenkung aufgetaucht Joe Biden. Der hat also die Unterstützung vom, sagen wir, vom Apparat der Demokratischen Partei da, diese Leute um Hillary Clinton rum und so. Und jetzt könnte man zwar sagen, South Carolina ist nur ein kleiner Staat, ist aber doch wichtig, weil bei früheren Wahlen man vom Ergebnis in diesem Staat immer Rückschlüsse ziehen konnte auf das Wahlergebnis in den USA insgesamt, ne? Und da hat dieser Joe Biden jetzt also einen großen Erfolg erzielt und hat auch damit zu tun, dass ein großer Bevölkerungsanteil dort eben Schwarze sind. Und deren Hauptsorge ist es, da eben diesen Rassisten Trump da wegzukriegen. Und da denken die, hat dieser Biden mehr Chancen als zum Beispiel der aus ihrer Sicht linke Bernie Sanders, der da eben seine riskanten sozialistischen Experimente anstellen will. Und deshalb unterstützen die den beiden da. Hatten wir die Situation nicht schon mal, Werner, damals, als die Clinton dann auch mit ihren hinterrückigen Tricks gegen Bernie Sanders sich durchgesetzt hat, durch eine Schmutzkampagne auch gegen ihn. Und sie war dann die Kandidatin? Ja, das natürlich, das wiederholt sich und das ist also die gleiche Clique, die Apparatschiks da, die Fäden in der Hand halten da bei dieser Partei. Ne? Und also wie gesagt, er hat eben dort jetzt mit Unterstützung von diesem Apparat gutes Ergebnis erzielt, war Vizepräsident unter Barack Obama und hat auch deshalb Sympathien bei der schwarzen Bevölkerung. Und jetzt aber der entscheidende Tag, das wird vermutlich morgen sein, da ist dieser sogenannte Super Tuesday, wo in 14 Staaten gleichzeitig gewählt wird. Und darunter sind auch so wichtige und große wie Kalifornien und Texas und so weiter. Ne? Und da kommt jetzt der dritte Name ins Spiel, das wäre Michael Bloomberg. Und das ist der große Geldsack in der Demokratischen Partei, also genauso wie Trump bei den Republikanern. Und der hat jetzt also Millionen und Millionen aus seinem Social Media Imperium da in Wahlkampf gepumpt, ne, und ganz konzentriert auf die Staaten, wo er eben selber die besten Aussichten hat. Also morgen dieser Super Dienstag in USA und vielleicht sind wir danach dann wieder ein bisschen schlauer. Ich meine, eine andere Frage ist dann allerdings, mit welchen demokratischen Kandidaten auch immer, ob es dann möglich ist, diesen größenwahnsinnigen Idioten da aus dem Weißen Haus zu kicken im nächsten November. Привет всем из Киева, слушателям программы Немсленд, контрабанда на волнах 91.4 Барселона. Ja, ich komme also nach einem Monat nach Barcelona zurück und schalte morgens zum Frühstück. Ich bin erst spät nachts hier angekommen, das Radio an und meine Frau hört da immer ihren Lieblingssender, das ist RAC U, das ist das katalanische Radio. Und da schreit mir doch direkt die Frau Pilar Rahola entgegen und die habe ich mir erstmal eine Minute angehört. Das war ein Geschrei, als würde man sie am Spieß braten, als würden die Katalanen hier aufgeschlitzt und geteert und gefedert und von faschistischen Truppen aus Madrid, ja, gefesselt durch die Straßen getrieben und totgeschlagen auf offenen Plätzen. So ein Geschrei hat die Frau angestimmt und da habe ich gedacht, welcome back to Catalonia, welcome back to the Republic. Ich hatte mir das einen Monat erspart, aber dann war ich sofort wieder elektrifiziert in meinem Inneren und habe gedacht, ja, ist auch ungerecht, was die machen, die Frau, die sitzt da mit ihrer 7000 Euro Perlenkette in einer Talkshow und schimpft gegen Spanien und Madrid und beklagt sich, dass sie keine Redefreiheit hat. Das war wirklich ein toller Gag von dieser Frau. Das ist Katalonien, meine Damen und Herren, im Winter 2020. Wie ist es dir ergangen, Werner, zu diesem Thema? Puigdemont war ja in Nordkatalonien und hat da die Menschen aufgehetzt, endlich abzuspalten. Auch da, wie sieht's aus? Also seit wir eben in Madrid jetzt die neue Regierung haben, zwischen PSOE und Podemos und geduldet oder durch eine Stimmenthaltung von der einen katalanischen Partei von ERC ist die Regierung dann zustande gekommen. Und jetzt zu diesem Thema katalanische Frage, katalanisches Labyrinth vielleicht gesagt. Gibt es eine Möglichkeit, da irgendeine Lösung zu finden? Ist jetzt ein Verhandlungstisch gegründet worden zwischen der Landesregierung hier und der Zentralregierung in Madrid. Und nach der ersten Sitzung hat man sich also gegenseitig den guten Willen bestätigt und der Hoffnung Ausdruck gegeben, dass eine Lösung auffindbar möglich ist. Und jetzt haben sie immerhin sich geeinigt auf etwas, dass man sich einmal im Monat mindestens treffen will. Und das ist ja immerhin was. Ne? Und die hiesige Regierung, wer ist das überhaupt? Das ist eine Koalition zwischen diesen nationalistischen Parteien, die aber innerhalb mehr denn je zerstritten sind. Also wie gesagt, die ERC hat die Regierung in Madrid toleriert oder ermöglicht durch ihre Stimmenthaltung. Und aber der andere Flügel der Nationalisten, kann man so sagen, dieser verbohrten Nationalisten, Die haben da glatt mit Nein gestimmt. Also bei dieser Regierungseinsetzung in Madrid zusammen mit der ganzen kompletten Rechten und den Faschisten. Ja. Also da sieht man, was für die wichtig ist. Dann die Häuptlinge von diesen nationalistischen Parteien, der eine ist im Exil in Brüssel und der andere sitzt hier im Knast und dieser Puigdemont da im Exil in Brüssel, der hat jetzt also da seinen Ersatzkaiser eingesetzt, diesen Herrn Torra, also ein ganz fanatischer Typ. Ist der eindimensionale Mensch. Der hat ja wirklich nur ein einziges Thema, mit dem er überall und immer kommt. Also, sowas habe ich noch nie erlebt in der Politik. Selbst bei den eingefleischtesten Vollidioten damals in Deutschland hat es sowas nicht gegeben. Also das ist schon eine Leistung, so als Politiker vorzugehen. Zu solchen Fragen, ja, wie es die Leute, den Leuten geht, wie sie die Armut, die Mieten, Prekarität, all überall. Das ist doch alles Kleinfuß, das hat er interessiert überhaupt doch nicht im Kopf. Ja. Es geht nur um Katalonien und so weiter. Wir und wie sie uns quälen, wie Madrid uns quält und peinigt. Außerdem Tag und Nacht. Die Regierung, die regiert gar nicht, kann sie gar nicht, weil kein Haushaltsplan da ist. Sie lässt auch nicht regieren. Das ist wie dieses berühmte Sprichwort. El perro de Hortelano no come y no deja comer. Das ist der Hund von Hortelano, der frisst selber nicht, lässt aber auch niemanden ran ans Futter. Und das macht diese Regierung. Gerade jetzt gab es wieder Probleme, weil sie die Mossos zurückgehalten haben bei bestimmten zivilen Einsätzen. Die Mossos de Squadra werden von Quim Torra nicht eingesetzt, wenn die Bürger sie brauchen. Das haben wir schon mehrmals erlebt. Ja, und dieser Torra, der also redet da zu dem Thema Katalonien, ja, raus aus Spanien, empfiehlt er den slowenischen Weg zur Unabhängigkeit. Also damals, wo sich Slowenien rausgelöst hat aus dem Jugoslawien. Also ein paar Tote gab es da auch. Aber also hat er kein Problem, sowas zu sagen. Ja? Oder dann sagt er, die Situation der Leute hier in Katalonien, das ist wie eine humanitäre Krise. Und hat es dann verglichen mit Jemen oder Sudan oder Birmania. So schwätzt er wirklich. Ja, er widerspricht auch nicht, wenn man ihn mit Gandhi und Martin Luther King vergleicht. Das hört er gerne, wenn seine Untergebenen ihm schmeichelnd diese Figuren nahelegen. Also für diesen Typen, da ist alles zu spät. Ja, das ist ein Rassist. Ja, hat Katalonien als ein kollektives Gefängnis bezeichnet und ist verurteilt übrigens jetzt wegen Veruntreuung und weil er sich geweigert hat, ein Plakat abzuhängen, ist da verurteilt worden, ist in die Berufung gegangen und inzwischen hat er das aber alles öffentlich eingestanden, was ihm vorgeworfen wird und deshalb wird das Tribunal Supremo einen Teufel tun, der wird also verurteilt werden und dann kann er eben nicht mehr Präsident sein, ja. Ja, er wird aber dann sagen, er hat nichts gemacht, er hat nur für die Demokratie und seine Meinungsfreiheit geäußert und so weiter und so weiter. Das ist wie ein Stehaufmännchen, das immer wieder dieselbe Botschaft verbreitet. Naja, also wirklich nur dieses populistische und patriotische Geschrei und du hast es ja schon gesagt, gestern kam dieser Puigdemont angereist, aber da er nicht rein darf nach Katalonien und nach Spanien, besser gesagt, dann hat er sich doch ziemlich angenähert und hat in Perpignan, also im Süden von Frankreich oder wie sie hier sagen, im Norden von Katalonien. Nordkatalonien, Catalonia del Nord heißt das ganz offiziell bei den Separatisten. Haben sie dann ein Meeting abgehalten, wo sie dann ihre Schäfchen, man spricht von 100.000 Leuten, die dorthin gefahren sind, um eben die Fähnchen zu schwenken und ihrem Führer zuzujubeln. Also diese, das ist die Situation, und wenn es jetzt zu Wahlen kommt oder kommen sollte, ist sehr wahrscheinlich, dann wird man sehen, ob die innerhalb vom nationalistischen Spektrum, die am vernünftigsten noch sind, gewählt werden. Das wäre die ERG oder eben doch diese verrückten Nationalisten von Jöns Bagat bis hin zur KUP. Ich bin wirklich gern bei dir, aber auch allein. Ich streng mich an, nehm's mit dir auf und lad dich ein. Du nimmst alles mit und machst einen Topf, um drauf zu sein. Kann sein, du lenkst dich ab, doch weiß ich insgeheim. Ich bin wirklich gern bei dir, aber auch allein. Passieren, rede mir ein, kann doch nicht sein. Fang an zu provozieren, wechsel die Seite, spann dich ein. Vermutlich werden wir es bereuen, uns nicht mehr sicher sein. Doch wir müssen was unternehmen, weil es sonst so bleibt. Du weißt, wird passieren, redest dir ein, kann doch nicht sein. Fängst an zu provozieren, wechselst die Seite, spannst mich ein. Vermutlich werden wir es bereuen, uns nicht mehr sicher sein, doch wir müssen etwas unternehmen, weil es sonst so bleibt. Hey! Aha, ach so. Schon klar. Jo, das war Kluso live. So sehr dabei, live. Tolles Konzert übrigens. Platte habe ich mir für 50 Cent in einem Plattenladen auf der Zossener Straße in Berlin, Kreuzberg 61, gekauft, vor 2 Wochen. So was gibt's da. Meine Damen und Herren, es ist Zeit für den Katastrophenblock. Ich bringe mal hier die Anmoderationsmelodie. Jo, und es gibt doch einiges zu berichten, es gibt einiges zu kritisieren, es gibt einiges zu analysieren, was alles passiert ist die letzten Wochen. Das geht auf keine Kuhhaut. Wir befinden uns in einer Pandemiesituation, in einem Ausnahmezustand, wo Tag und Nacht die Krisen- und Horrorberichte aus allen Mikrofonen auf uns einstürmen über den Coronavirus, der uns da so fürchterlich bedrängt alle. Und es gibt Meldungen, die sind wirklich schon fast, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, so alarmierend, dass man sich fragt, was ist das? Ich weiß nicht, wie es dir geht, Werner, bei diesem Thema, aber heute kam die Meldung, dass eine japanische Kreuzfahrtschiffgesellschaft pleite gemacht hat. Das heißt, niemand bucht mehr Kreuzfahrten, weil eben auf einem japanischen Kreuzfahrtschiff aus Yokohama, glaube ich, eine ganze Reihe Leute sich infiziert haben an diesem gefährlichen Virus. Und der hat sich auf diesem Schiff mit unglaublicher Schnelligkeit verbreitet. Im Nu waren 80 Leute infiziert. Dann mussten die Leute viele, viele Wochen in Quarantäne auf diesem Schiff bleiben und solche Dinge passieren im Moment. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen vom heutigen 2. März 2020 im Niemandsland. Die erste Meldung kommt aus Madrid. Wir hatten das vorhin schon gesagt. Das Dialogforum zur Beilegung des Katalonien-Konflikts wurde eröffnet. In der spanischen Hauptstadt Madrid ist am Mittwoch auf höchster Ebene ein Dialogforum zur Beilegung des Streits um die Unabhängigkeit Kataloniens eröffnet worden. Sprecher der linken Zentralregierung betonten, man könne zwar keine kurzfristigen Ergebnisse erwarten, nach vielen Jahren ohne jeden Dialog zwischen beiden Seiten wegen der starren Haltung der konservativen Vorgängerregierung sei es aber immens wichtig, dass wieder miteinander geredet werde, zitierte das spanische Fernsehen Mitglieder der Zentralregierung in Madrid. Die erste Gesprächsrunde fand im Regierungssitz Palacio de la Moncloa statt. Der sozialdemokratische Ministerpräsident Pedro Sánchez führte als Gastgeber eine siebenköpfige Gruppe an. Unter dem Blitzlichtgewitter der Fotografen nahmen auf der anderen Seite des Tisches Regionalpräsident Quim Torra und sieben weitere Mitglieder der katalanischen Delegation Platz. Pablo Iglesias, Chef des Linksbündnisses Unidas Podemos, das seit Jahresanfang in Madrid zusammen mit den Sozialdemokraten regiert, fehlte wegen Krankheit. Sánchez betonte vor dem Treffen, es sei hoffnungsvoll. Torra hatte am Mittwoch allerdings betont, man fahre nach Madrid, um unsere Prinzipien zu verteidigen. Man bestehe auf dem Recht auf Selbstbestimmung und fordere zudem eine Amnestie für die 9 inhaftierten katalanischen Politiker, die im Zuge des verbotenen Unabhängigkeitsreferendums vom Oktober 2017 zu Haftstrafen von bis zu 13 Jahren verurteilt wurden. Madrid lehnt dies vorerst ab. Gestern hat der im Exil lebende Ex-Präsident der katalanischen Landesregierung, Puigdemont, zu einem definitiven Kampf, also zu einer Art Endkampf aufgerufen, seine Anhänger. Die schwenken da zu zigtausenden Fahnen. Das heißt, ein Endkampf stünde bevor. Und dadurch, dass Torra sich streng an die Weisungen seines Bosses halten muss, darf der also nichts anderes sagen als das, was aus Brüssel, aus Waterloo, wo eben Torra auf Staatskosten lebt, auf unsere Steuergelder. Was der davon sich gibt, das muss Torra auch umsetzen bzw. verbreiten. So sieht's aus in der Independentista-Szene. Thema Euthanasie, Sterbehilfe. Das Bundesverfassungsgericht sieht Recht auf selbstbestimmtes Ableben verletzt. Das Verbot der passiven Sterbehilfe wurde also gekippt. 4 Jahre lang stand in der Bundesrepublik die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe. Damit hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Mittwoch Schluss gemacht. Das Verbot verletzt das Recht des Individuums auf selbstbestimmtes Sterben, urteilten die Richter nach Klagen von schwerkranken Menschen, Sterbehelfern und Ärzten. Dieses Recht schließe die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen und dabei auf die freiwillige Hilfe Dritter zurückzugreifen. Das gilt ausdrücklich für jeden, nicht nur für unheilbare Kranke. Das heißt, wenn mein Kollege mir jetzt sagt, bring mich bitte um, dann kann ich das tun, ohne dass mir strafrechtlich da Konsequenzen drohen. Die Richter erklärten den seit Dezember 2015 geltenden Strafrechtsparagraphen 217 für nichtig, weil er die Möglichkeiten einer assistierten Selbsttötung faktisch weitgehend entleert. Aktive Sterbehilfe, also die Tötung auf Verlangen, ist und bleibt weiterhin verboten. So, da sei es nochmal gesagt. Ich habe also vorhin einen richtigen, schönen, anständigen Blödsinn gesprochen. Es bleibt verboten. Bei der assistierten Sterbehilfe wird das tödliche Medikament nur zur Verfügung gestellt. Der Patient nimmt es selbst ein. Die Bundesregierung will das Urteil des höchsten deutschen Gerichts zunächst prüfen und auswerten. Erst danach wäre über mögliche Maßnahmen zu entscheiden, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin deutlich machte. Eine Regulierung soll laut Gericht möglich sein. Das Urteil nennt beispielhaft prozedurale Sicherungsmechanismen wie gesetzlich festgeschriebene Aufklärungs- und Wartepflichten. Die Zuverlässigkeit von Anbietern könne über Erlaubnisvorbehalte gesichert werden. Besonders gefahrenträchtige Formen könnten auch verboten werden. Die Hilfe darf laut Urteil aber keinesfalls davon abhängig gemacht werden, ob zum Beispiel eine unheilbare Krankheit vorliegt. Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben bestehe in jeder Lebensphase eines Menschen, sagte Gerichtspräsident Andreas Voskuhle am Mittwoch. Einer der Kläger, ein krebskranker Mann, zog bis vor das Bundesverfassungsgericht, weil durch das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe die Möglichkeit eines begleiteten Suizids für ihn hinfällig wurde. Dieser hatte ihm 2015 als Mitglied des Vereins Sterbehilfe Deutschland noch offen gestanden. Themenwechsel, Thema Neonazis in der BRD. Feuerkriegdivision auch in Deutschland. Berlin. Die international vernetzte neonazistische Gruppe Feuerkriegdivision oder Feuerkriegdivision, FKD, soll auch in Deutschland aktiv sein. Der Spiegel berichtete am Mittwoch unter Berufung auf interne Chats, hierzulande verfüge die Organisation über mindestens 6 Mitglieder. Demnach wurde am 5. Februar in einem Dorf in Bayern ein 22-Jähriger verhaftet, der im Verdacht steht, eine führende Rolle in der deutschen Zelle gespielt zu haben. Aus Sicherheitskreisen hieß es, die Feuerkriegdivision sei den Behörden bekannt. Die rassistische Hasspropaganda der FKD weist Ähnlichkeiten zu der der Gruppe Atomwaffendivision auf, die unter anderem in den USA und in Großbritannien aktiv ist. Ja, zu diesem Thema Neonazis, abgesehen von den Anschlägen, Attentaten, Morden und Schießereien, wie du gerade zitiert hast, aus Sicherheitskreisen verlautet und so weiter. Wer sind denn diese Sicherheitskreise? Verfassungsschutz, und das kennen wir ja von NSU-Zeiten schon, und man kann nur immer wieder drauf hinweisen, diese Verflechtung zwischen Neonazis und Polizei zum Beispiel. Ja. Jetzt gerade wird ermittelt gegen 2 Polizisten, weil die, wo sie mit dem Streifenwagen einer Synagoge vorbeigefahren sind, Sieg Heil gerufen, und das wurde dann irgendwie aufgezeichnet. Aber das ist wirklich Wahnsinn, was da los ist. Ja, Militär natürlich auch, nicht nur Polizei. Ja, die Leute sind verhetzt, verunsichert, verängstigt und denken, sie würden sich auf diese Art wehren können gegen fremdländische und fremdrassische Eindringlinge, die ihnen ihre Lebensgrundlage und ihre Identität entziehen. Das sind wohl die Bodensätze dieser fürchterlichen neuen deutschen Republik, die aber dann von anderer Seite sehr gut und sehr heftig auch bekämpft werden. Kommen wir zu einem anderen Thema. Es geht um die globalisierungskritische Organisation ATTAC. Das Frankfurter Finanzamt habe dem globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC zu Recht die Gemeinnützigkeit aberkannt, heißt es in einer Meldung. Das entschied am Mittwochnachmittag das hessische Finanzgericht in Kassel. Damit änderten die Richter ihre Entscheidung aus dem Jahr 2016. Damals hatten sie der Klage von Attac stattgegeben. Der vorsitzende Richter macht aber klar, dass die neue Entscheidung nur den engen Vorgaben des Bundesfinanzhofs BFH geschuldet sei. Das Gericht ist im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu dem Ergebnis gekommen, dass zumindest nicht alle Aktionen einem vorrangigen, übergeordneten, gemeinnützigen Zweck dienten, sondern der Kläger darüber hinaus politische Forderungen aufgestellt hat. Das sagte der Richter. Er meinte damit unter anderem die Forderung nach einer 30-Stunden-Woche. Attac kündigte unterdessen Revision an. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Also nochmal im Nachgang zu diesem Coronavirus und diesen Geschichten, der ja also sich wirklich dabei ist zu... Habe ich gerade der Virus gesagt? Teufel, ich habe jetzt gelernt, das heißt das Virus. Ja, gut, im Moment sieht man nicht, dass es irgendwie die Gesundheitsbehörden in den Griff kriegen. Mal sehen, wie das weitergeht. Aber ein Aspekt, der auch immer deutlicher zutage tritt, die brutalen Auswirkungen, die diese Ausbreitung hat von diesem Virus, die Auswirkungen auf die Wirtschaft, ja, Export, Import, also du hast das Beispiel gebracht von dem Kreuzfahrtschiff da, wo die Firma Konkurs gemacht hat, aber überall wird weniger aus- oder eingeführt, der ganze Welthandel schrumpft und überall werden Messen, Ausstellungen abgesagt, Großveranstaltungen, ja, und das hat natürlich alles ökonomische Auswirkungen. Die Börsen stürzen ab auf der ganzen Welt und Tourismus sowieso. Und wir werden sehen, wie das weitergeht, welche Auswirkungen das hat. Und das wäre natürlich für Spanien noch brutaler als vielleicht anderswo, wie man gesehen hat bei der letzten großen Krise 2007, 2008. Ja, die Situation von den jungen Leuten, ja, die also am schwersten betroffen waren da von dieser letzten Krise, die eben überhaupt noch nicht vorbei ist. Ne? Und also Jugendarbeitslosigkeit immer noch bei 33% und die dann doch irgendeine Arbeit finden, haben dann Zeitverträge, das können ein Monat sein oder zwei Wochen oder drei Tage. Ja. Und in den allerseltensten Fällen verdienen diese Leute mehr als 1.000 Euro im Monat. Ne. Dann ist klar, dass kein Zugang da ist, weder zu einer eigenen Wohnung noch Mieten, weil die auch brutal nach oben gegangen sind. Und also hier in Katalonien, in Spanien, Entschuldigung, wohnen von den Jugendlichen, jungen Leuten zwischen 18 und 34 Jahren 75% bei ihren Eltern, weil sie einfach keine eigene Familie gründen können, keine eigene Wohnung sich leisten können. Und wo, nachdem diese Krise noch nicht vorbei ist, jetzt kommt die nächste und kann man eigentlich nur noch hoffen, dass es zu einer brutalen Explosion kommt, die Revolution, mit anderen Worten. Ja, ein paar Worte zum Coronavirus. Die Welt befindet sich also im Virusfieber. Du hast gesagt, der Virus, es ist richtig, es heißt der und das Virus, wie der und das Joghurt. Es gibt, ja, du bist doch Deutschlehrer, es gibt deutsche Nomen, die haben zwei Geschlechter. Es ist das Virus und der Virus. Und du kannst das nachschauen. Es ist so. Der neuartige Erreger der Lungenkrankheit Covid-19 schickt sich an, den Globus zu erobern. Epidemiologen und Ärzte weltweit versuchten, die Seuche einzudämmen. Doch neue ungeklärte Todesfälle deuten darauf hin, dass das Virus bereits außer Kontrolle ist. Was macht das Virus? Es kann Fieber erzeugen, nicht unbedingt, aber die bekanntesten Komplikationen sind Lungenentzündung, dann Multiorganversagen, sehr schlimm, und Sepsis. Das sind die möglichsten direkten Komplikationen. Das sieht also sehr, sehr böse aus. Der akute Krankheitsverlauf ist folgendermaßen. Das erste Symptom tritt bei dem Patienten nach dem 7. Tag auf. Da muss er sofort in die stationäre Aufnahme. Am Tag 8 geht das weiter mit Kurzatmigkeit, Tag 9 Lungenversagen und Tag 10 Intensivstation. Bisher waren die Krankheitsverläufe eben nach diesem Rhythmus aufgezeichnet worden von den Ärzten. Das ist bis jetzt bekannt. Die Ansteckungsgefahr von SARS-CoV-2, so heißt das Teil, lässt eine Pandemie fast unausweichlich erscheinen. So schreibt der Spiegel in seiner Ausgabe von letzter Woche. Immer mehr Experten fragten sich, ob ein globaler Seuchenzug überhaupt noch aufzuhalten sei. Es sind sehr unterschiedliche Szenarien denkbar, wie eine weltweite Ausbreitung vonstatten gehen könnte. Das sagt Martin Lipsig, der ist Epidemiologe an der Harvard University. Eines aber scheint festzustehen. Die Hoffnung, dass im April alles wieder vorbei sein wird, ist falsch. Immerhin, es gibt auch optimistisch stimmende Botschaften. Langsam rückt die warme Jahreszeit näher und niemand weiß, ob sich das Virus dann zurückziehen wird, ähnlich wie es die meisten Grippe- und Erkältungserreger tun. Gleichzeitig treffen aus China rückläufige Infektionszahlen ein. Das Problem jedoch ist, dass niemand weiß, ob er sie glauben kann. Die Nachrichten aus der abgeriegelten Provinz Hubei, die vor allem über soziale Netzwerke nach draußen sickern, sind nach wie vor verheerend. Auf die Provinzhauptstadt Wuhan entfällt der Großteil der bisher gut 2000 Todesfälle. Beängstigend ist vor allem, wie stark auch Mediziner und Pflegekräfte betroffen sind. In ganz China sollen mehr als 3000 von ihnen infiziert sein. Sporthallen, Hotels und ein Kulturzentrum wurden in Quarantänestationen umgewandelt, in denen Infizierte interniert werden. Mehrere tausend Soldaten hat die Zentralregierung nach Wuhan entsandt, außerdem ein Heer von Krankenschwestern. Ein vielgeteiltes Video zeigt, wie einigen der Frauen vor ihrem Einsatz lange Haare vom Kopf geschoren werden. Die Aufnahmen muten wie ein Sinnbild dafür an, wie die Individualität Einzelner dem Kampf in Wuhan geopfert wird. Bringen wir nun die Tagesschau in 100 Sekunden. Da gibt es bestimmt neue, aktuelle Botschaften zum Thema Coronavirus. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Flüchtlingsandrang an türkisch-griechischer Grenze. Am Morgen kam es erneut zu Auseinandersetzungen. Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein. Nach Einschätzung der EU-Grenzschutzagentur Frontex wird sich die Lage aufgrund des massiven Zustroms weiter zuspitzen. Auch weiterhin kommen Flüchtlinge per Boot zu Inseln in der Ägäis. Vor Lesbos ist ein Kleinkind beim Untergang eines Schlauchbootes ertrunken. Weitere Coronavirus-Erkrankungen in Deutschland. Laut Robert-Koch-Institut sind nun 150 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Virus infiziert. Auch in der Hauptstadt wurde gestern ein Fall bestätigt. Insgesamt sind 10 Bundesländer betroffen. Die höchste Fallzahl gibt es weiterhin in Nordrhein-Westfalen mit 86 bestätigten Ansteckungen. Dritte Parlamentswahl innerhalb eines Jahres in Israel. Ministerpräsident Netanyahu war es bei den Wahlen zuvor nicht gelungen, eine Mehrheit für sein rechtsreligiöses Bündnis zu bekommen. Auch sein Rivale Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiß hatte keinen Erfolg. Umfragen sagen erneut ein knappes Ergebnis voraus. US-Demokrat Buttigieg steigt aus Rennen um Präsidentschaftskandidatur aus. Der 38-Jährige hatte bei den ersten Vorwahlen zunächst mit guten Ergebnissen überrascht, war aber danach hinter Sanders und Biden zurückgefallen. Der Rückzug erfolgt kurz vor dem morgigen Super Tuesday, an dem in 14 von 50 Bundesstaaten Vorwahlen stattfinden. Ernesto Cardenal ist tot. Der nicaraguanische Dichter und Theologe starb im Alter von 95 Jahren. Cardenal war am Sturz des Diktators Somoza in Nicaragua beteiligt. Staatschef Ortega rief eine dreitägige Staatstrauer aus. Das Wetter. Im Nordosten noch gebietsweise Regen, im Osten trocken und teils freundlich. Im Westen breiten sich dichte Wolken mit Regen aus. Höchstwerte 5 bis 12 Grad. Ja, es ist eine fürchterliche Welt, in der wir leben. Seuchen, Kriege, Flüchtlingsströme. Wer hat nicht die Bilder gesehen an der türkisch-griechischen Grenze die letzten Tage? Erdogan hat die Leute mit Bussen dahin karren lassen und sagt, bitte, alles rein in die EU. Eben weil die NATO ihn nicht, so wie er will, unterstützt bei seiner Eroberung von Nordsyrien, wo er den Islamischen Staat unterstützt. Verwirrende, konfuse Botschaften werden hier verbreitet. Das Asylrecht wurde kurzfristig in Griechenland ausgesetzt. Das ist vor 2 Tagen entschieden worden. Deutlich mehr Menschen suchen allerdings Asyl in Europa. Valletta. Deutlich mehr Menschen als im Jahr zuvor haben 2019 Schutz in Europa gesucht. Rund 714.000 Asylanträge wurden in der EU sowie in Norwegen, Island, Liechtenstein und in der Schweiz registriert, wie die EU-Asylagentur EASO am Mittwoch mitteilte. Das sind 13% mehr als 2018, rund 635.000 Anträge. Den Angaben zufolge stieg die Zahl der Anträge im Vergleich zum Vorjahr das erste Mal seit 2015. Dann gibt es in der deutschen Öffentlichkeit im Moment eine Diskussion über den Schutz von Migranten, von Menschen, die in Deutschland leben und nicht deutscher oder ganz deutschen Ursprungs sind. Und da gibt es mittlerweile auch sehr, sehr viel Verwirrung. Türkische Faschisten mischen sich nun langsam auch in die Debatte mit ein. Die Taz hat hier einen interessanten Artikel geschrieben. Da heißt es, türkische Nazis sind auch Nazis. AKP-nahe Akteure vereinnahmen die Opfer von rassistischem Terror in Deutschland. Das darf die weiße Mehrheitsgesellschaft nicht länger ignorieren, heißt es in einem Artikel. Die Mutter aller Probleme ist der Rassismus, schreibt der Kommentarist. Vor einer Woche hat ein Rechtsextremer in Hanau 10 Menschen ermordet. Darunter waren eine Romni und Menschen mit kurdischen, türkischen, bulgarischen, bosnischen, rumänischen, afghanischen Wurzeln. Der Terrorist war kein verwirrter Einzeltäter, sondern ein Nazi. Er wollte ein arisches Deutschland und verabscheute die pluralistische Gesellschaft. Die Mutter aller Probleme ist der Rechtsextremismus. Es gibt jedoch nicht nur deutschen, sondern auch türkischen Rechtsextremismus. Und der türkische Rechtsextremismus in Deutschland ist so gut organisiert und vernetzt, dass es der weißen Mehrheitsgesellschaft nicht einmal mehr auffällt. Erdogan und AKP-nahe Akteure vereinnahmen schon länger die Opfer von rassistischem Terror in Deutschland für ihre Ideologie, auch in Hanau. Plötzlich teilen viele auf Social Media Tweets des ehemaligen CETA-Mitarbeiters einer AKP-Stiftung Tarek Baye oder Videos zu Hanau vom Erdogan-Propagandasender TRT Deutsch. Wie kann es sein, dass die Opfer von Hanau instrumentalisiert und diese Propagandakanäle salonfähig gemacht werden? Wie kann es sein, dass Kübra Gümüşsay zu Maybrit Illner als Stimme einer marginalisierten Gruppe eingeladen wird, obwohl sie in ihrem Buch Sprache und Sein den islamistischen Schriftsteller Necip Fazip Kisakürek, Erdogans Lieblingsdichter, ein Antisemit vor dem Herrn, in einem Atemzug mit Audre Lorde, Schiller und Goethe nennt? Gümüşsay sagte, es sei ein Recherchefehler gewesen. Dabei hatte es nur eine Google-Recherche von 3 Sekunden gebraucht, um zu erfahren, wer dieser Mann eigentlich ist. Ein Nationalist und ein heftiger Islamist. Die Mutter aller Probleme ist die deutsche Deutungshoheit, die kritische Stimme, darunter auch Kurdinnen, Alevitinnen und Ezidinnen, mundtot macht, indem sie Kritik an Gümüşsay als antimuslimischen Rassismus diskreditiert. Es ist ungefähr wie mit der Kritik an den Menschenrechtsverletzungen des Staates Israel. Wer das kritisiert, wird immer als Antisemit kritisiert. Wer türkische Faschisten in Deutschland kritisiert, wird als Antimuslim wiederum kritisiert. Es geht noch weiter. Nach dem Terroranschlag in Hanau telefonierte Angela Merkel mit Erdogan. Bei Kundgebungen haben Organisationen wie Milli Görüs und DİTİB gesprochen. Für viele Deutsche sind alle Menschen, die aus dem Nahen Osten kommen, Muslime, Türken oder Araber. Es ist auch der deutsche Rassismus, der die anderen Opfergruppen, darunter Kurdinnen, unsichtbar macht und dadurch die türkische Kontinuität der Unterdrückung von Kurdinnen in Deutschland fortschreibt. Auf einer Trauerfeier für die ermordeten Opfer in Hanau sahen wir türkische Flaggen und Nationalisten, die Allah Akbar, Gott ist groß, brüllten. Das scheint die deutsche Mehrheitsgesellschaft nicht zu stören. Im Gegenteil, stattdessen gilt die Parole, wir müssen zusammenhalten. Doch türkische Nazis sind wie deutsche Nazis und mit deutschen Nazis möchte man auch nichts zu tun haben. Das ist keine Spaltung der Opfergruppen, sondern die Benennung der Mutter aller Probleme. Und die ist jeder Rechtsextremismus. Ich verlasse einen Kommentar aus der Taz vom 22.02. zum Thema türkische Nazis sind auch Nazis, Hanau und der Rechtsextremismus. Ja, ja, das ist genau das Problem. Das finde ich auch irgendwie. Türkische Nazis, deutsche Nazis, griechische Nazis hat man jetzt auch gesehen, nachdem diese Flucht aus Idlib stattfindet via Türkei. An der Grenze Lesbos, wo schon sowieso katastrophal Zustände geherrscht haben vorher, jetzt noch mehr Leute, und da sind griechische Nazis hergegangen und haben diese Flüchtlinge angegriffen. Ne? Das gleiche in den USA mit Trump, mit seinem Rassismus. Und einige Leute hier in Katalonien sind auch nicht weit weg davon. Das geht einfach zusammen immer. Das geht Hand in Hand, dieser Rassismus, Nationalismus, Patriotismus, Fremdenhass. Das haben sie alle gemeinsam mit den Nazis. Kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten vom heutigen Montag, dem 2. März 2020. Notícies de Barcelona, Niemandsland. Das erste Thema heißt Wohnen in Barcelona. 41 Wohngebäude werden vom Rathaus durch den Plan de Barrios in nächster Zukunft rehabilitiert, das heißt restauriert und instand gesetzt. Es geht bei dem Plan Stadtviertel, Plan de Barrios, darum, heruntergekommene Gebäude für die Bewohner bzw. Mieter wohnlicher und bewohnbarer zu machen. Fincas Vulnerables heißen diese Gebäude, das heißt verletzbare Gebäude. Die Universidad Politécnica de Barcelona hat vor kurzem eine Studie über diese verletzbaren bzw. bedrohten Gebäude erstellt und insgesamt 444 Wohnhäuser identifiziert, die eine Art besondere Beachtung benötigen. Das CHB, das Consorci d'Habitatge de Barcelona, hat bereits mit 116 Eigentümern Kontakt aufgenommen, um ihnen Hilfen anzubieten. 41 haben bereits mit den Renovierungsarbeiten begonnen. Das Gesamtprogramm verfügt über einen Haushalt von 16,1 Millionen Euro. So, das war eine positive Nachricht von unserem Rathaus. Das heißt, ob die Generalitat das auf ihre Art dann versucht zu hintertreiben, ist eine andere Sache. Aber zumindest, das Rathaus tut etwas für die Leute. Thema Strandleben. Das Rathaus in Zusammenarbeit mit verschiedenen ökologischen Organisationen hat am vergangenen Wochenende eine Aktion zur Strandreinigung von Plastikmüll organisiert. Circa 150 Personen haben dabei 110 Kilo Abfall, zum größten Teil Plastikmüll, aus dem Sand entfernt. Etwa 25 Millionen Euro gibt das Rathaus von Barcelona jährlich für die Beseitigung von Plastikmüll an ihren Stränden der Stadt aus. Dann gab es mal wieder Bombenalarm. Ähnlich wie in Deutschland, immer wieder werden Bomben entdeckt. Eine Bombe, die nur wenige Meter tief am Somorrostro-Strand von Barcelona von Tauchern auf dem Meeresgrund entdeckt wurde, musste am Montag letzter Woche, ich bin da zufällig spazieren gegangen, von Sprengstoffexperten der spanischen Kriegsmarine entschärft und geräumt werden. Dazu wurde ein großer Bereich des Strandes abgesperrt. Verkehrsberuhigung. Aufgrund eines Dekrets der Bürgermeisterin wurden ab dem 1. März, also seit gestern, alle sogenannten Sekundärstraßen der Stadt verkehrsberuhigt. Ab sofort gilt Tempo 30 im gesamten Stadtbereich auf allen genannten Straßen. 75% aller Straßen sollen so bis 2021 in einem nächsten Schritt verkehrsberuhigt und somit sicherer für Fußgänger und Radfahrer gemacht werden. Das erklärte Frau Janet Sanz, die Teniente d'Alcalde de Mobilidad. Könnte man sagen, die Ratsherrin für den Verkehr in der Stadt. 2 von 3 Straßen sind von der Maßnahme betroffen. Ärger gibt es wegen des Umbaus der Via Laietana. Nur eine Fahrradspur ist vorgesehen, die in Richtung Mar Montagna geht, also von unten nach oben. Für den umgekehrten Weg müssen sich Radfahrer und Autofahrer eine gemeinsame Tempo-30-Spur teilen. Der Bicicleta Club de Catalunya, BACC, hat am Samstag schon eine Protestaktion gestartet und hat eine langsam fahrende Fahrraddemo über die Via Laietana organisiert. Das heißt, die wollen nicht nur eine Spur, die wollen die ganze Via Laietana haben. Toll. Also egal, was man ihnen bietet, die Leute wollen immer mehr. Separatistenproteste auf der Meridiana. Seit circa 4 Monaten sperren separatistische Demonstranten jeden Abend zwischen 20 und 22 Uhr die Meridiana bei Fabra y Puig in San Andreu, um gegen die Inhaftierung ihrer Independentista-Führer zu protestieren. Sie zählen hier auf das Wohlwollen der ebenfalls separatistischen Landesregierung Generalitat unter Quim Torra, die ihre Polizei Mossos ausdrücklich angewiesen hat, nicht zu intervenieren. Das heißt, die Leute laufen da, rennen da abends auf die Straße, werfen ein paar Klamotten auf die Straße, sperren den Autoverkehr und die Generalitat hat das praktisch gefördert. Der Stadtrat für Sicherheit im Rathaus, Albert Pache, bezeichnete die von der Generalitat geduldeten Straßensperrungen als Missbrauch des sogenannten Demonstrationsrechts und gefährlich für die Sicherheit der Bürger. Sowohl der Autofahrer als auch der circa 3 Dutzend Demonstranten und Demonstrantinnen selber, die da also wie gesagt jeden Abend auf die Fahrbahn laufen und sich vor die Autos stellen. Immer öfter kommt es dabei zu Zwischenfällen, Aggressionen und verbalen Attacken zwischen Separatisten und den Autofahrern, die in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden. Erst am vergangenen Dienstag wurde ein 35-Jähriger von einem Auto angefahren, als er auf die Fahrbahn sprang. Laut TV3, das ist das katalanische Fernsehen, wurde der Fahrer von der Guardia Urbana verhaftet. Thema Jordi Pujol bestiehlt uns. 885.651 Euro hinterzogener Steuergelder, die der Ex-Präsident der Generalitat, Jordi Pujol, dem spanischen Fiskus vorenthalten hat, gelten zwar als verjährt, aber die Partei Ciudadanos hat im katalanischen Parlament eine Parlamentsinitiative hierzu eingebracht. Danach soll das Parlament darüber abstimmen, Achtung, dass Pujol das hinterzogene Geld trotz Verjährung ans Finanzamt zurückzahlen muss. 1,84 Millionen Euro hatte Pujol aus trüben Quellen und nicht genannten Einnahmequellen in Andorra auf dem Konto 63810 deponiert gehabt. Die Abstimmung dürfte für den katalanischen Independentismus sehr, sehr peinlich werden. Ist der Pujol-Clan und Pujol selbst einer der ihren? Jahrzehntelang hatte die Pujol-Partei CiU, das ist die Partei von Puigdemont und Quim Torra, die haben sich nach ein paar Jahren umgenannt, eine korrupte Geldbeschaffungsmafia in Katalonien aufgebaut. Durch die Schmiergelder gewaltige Summen illegal auf Konten in Steuerparadiesen verschwunden sind. Wenn Sie nun also nicht für den Antrag stimmen, dass dieser korrupte und diebische Ex-Präsident das Geld zurückzahlt, stehen Sie doof da. Stimmen Sie aber dafür, dann stehen Sie vor Ihren eigenen Leuten ebenso doof da, weil Jordi Pujol hat ja als einer der Ihren, als Katalane hat er ja geklaut und das ist nicht so schlimm, weil die Spanier klauen ja noch viel mehr und so weiter und so weiter. Meine Damen und Herren, das ist kein Witz, den ich jetzt mache, sondern so reden diese Leute ernsthaft, ob sie es glauben oder nicht. Es gab eine Umfrage. Die Tageszeitung El Periódico de Catalunya hat ihren Lesern folgende Frage gestellt. Sind Sie optimistisch bezüglich des Verhandlungstisches? Gemeint sind Die umstrittenen Verhandlungen zwischen der separatistischen Generalitat von Quim Torra und der PSOE-Podemos-Regierung in Madrid, die sich einmal pro Monat zu Verhandlungen treffen wollen. Optimistisch sind nur 35%. Die haben gesagt, sie, ja, wir sind optimistisch. Pessimistisch über diesen ganzen Verhandlungstisch sind 65%. Die haben gesagt, no, nein. Schmutzig ist wahre Arbeit. Schmerz und Tal, wahrer Lohn. Kommen wir noch einmal zum Thema Meridianer Sperrung durch CDR-Aktivisten, Teil 2. Nach neuesten Informationen des Rathauses sind von den Sperrungen der Meridianer jeden Abend durch die CDRs ca. 4000 Autofahrer betroffen. Die Meridianer ist die Haupteinfahrtsstraße von Norden zum Zentrum von Barcelona. Auch der öffentliche Nahverkehr in diesem Bereich verzeichnet tägliche Verspätungen von bis zu 45 Minuten. Circa 56.797 Fahrzeuge passieren täglich laut Rathausangaben die Meridianer. 6,5% dieses Verkehrs wird durch die CDRs lahmgelegt, jeden Abend, die 2 Stunden eben. 20 Verkehrspolizisten müssen täglich den Verkehr in die anliegenden Straßen umleiten. Die Blockade betrifft indirekt auch natürlich die Buslinien H6, V29 und 7 weitere Buslinien. 120.000 Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr täglich sind hier indirekt betroffen. In den 2 Stunden Sperre werden ca. 800 Fahrgäste betroffen. Das Recht von ein paar Dutzend Separatisten zu demonstrieren und Straßen abzusperren, auch wenn es gefährlich ist, sowohl für Autofahrer als auch für sie selber, wiegt laut Generalitat stärker als das Recht von vielen tausenden Bürgern, jeden Abend ungestört nach Hause zu kommen. Nun hat eine Gruppe im Norden von Katalonien gesagt, gut, gut, also Straßensperrung können wir auch. Den Tunnel von Valvidreda werden wir sperren, weil diesen Tunnel benutzen die Katalanisten, um am Wochenende zum Skiurlaub zu fahren und haben dann angefangen, diesen Tunnel zu sperren und warten jetzt, dass die Mossos kommen und sie räumen. Meine Damen und Herren, das ist Katalonien im Winter 2020. Die sperren uns die Meridianer, wir sperren ihnen die Zufahrt zu ihrem, ja, könnte man sagen, Skiparadies, weil bekannt ist, dass ungefähr 70% der Menschen, die Quim Torra und Puigdemont folgen, aus sehr begüterten Schichten kommen, über sehr viel Einkommen und höhere Einkommen verfügen und die haben alle ein Häuschen in den Pyrenäen oder viele von ihnen und die ärgern sich dann natürlich, wenn Leute ihnen die Straße sperren und die können am Wochenende nicht Skifahren. Ja, genau, da ist es ja noch krasser als auf der Meridiana, weil die ins Skifahren fahren, das sind Söhne und Töchter oder auch Familienväter aus den besseren Familien, die eben Katalanisten auch sind. Und die Unabhängigkeit muss man halt dann irgendwie bezahlen. Jetzt auf der Meridiana, die Autofahrer, die da schon seit Wochen jeden Tag im Stau stehen, da die Hälfte davon sind ja wahrscheinlich auch Unabhängigkeitsfans, ja, aber die halten das eisern durch, ja, sonst gibt's keine Unabhängigkeit. Also mit so einem Quatsch müssen die Leute sich in ihrem Alltag rumschlagen, als hätte man nicht schon genug Probleme. Okay, ich beende hier mit dem Katastrophenblock ein Lied und dann kommen wir zum Thema Kultur. Mal gucken, was habe ich hier auf dem Plattenteller? Ach ja, ich habe die Clüso-CD noch laufen. Da hören wir uns noch ein Live-Stück an. Der Typ ist klasse. Tolle Musik, tolle Texte. Das ist ein Gruß aus der Freien Republik Churangrati. Ich übersetze mal gerade. Es heißt also, mutig schreitet der Wasserbüffel am Morgen zum Fluss, wo das Krokodil lauert. Ich übersetze nochmal, das bedeutet, Niemandsland ist eine kritische und mutige Sendung, die sich gegen die Herrschenden stellt. Wir danken den Freunden aus Churangrati. Hey. auch wenn der Tag sehr sanft beginnt. Du hältst dich seufzend über Wasser, bis der Horizont verschwimmt. Ein Blick aus deinem Fenster, doch deine Gegend scheint dir fremd. Weil niemand an dich, niemand an dich denkt. Es lässt dich eiskalt, obwohl die Sonne scheint, wenn du dein eigenes Haus verlässt. Und jeder Zug scheint berechenbar und jedes Ziel zu schnell ersetzt. Und für ein fremdes Lächeln gibst du dein letztes Hemd. Wenn niemand an dich, niemand an dich denkt. Wenn niemand an dich denkt. Dein Gleichgewicht im Lauf der Zeit, bist langsam ausgebremst vom Fall. Du bewegst dich aufgelöst im Vakuum, das Kartenhaus steht kurz vom Fall. Selbst deine kleine Geste spielt Melodie wie eine ganze Band. Wenn niemand an dich, niemand an dich denkt. Und wenn niemand an dich, niemand an dich denkt. Wo das Glück in deiner Seele wohnt, geht grad niemand an das Telefon. Du hängst völlig abgefuckt und interessenlos bei dir daheim, für dich allein. Du fühlst dich einsam und verlassen wie ein Eskimo. Nichts als Schnee und Eis, soweit dein Auge reicht. Niemand an dich, niemand an dich denkt. Ladies and gentlemen, Chrisome Band. Jo, die letzten 20 Minuten im Niemandsland sind jetzt da. Was wir heute noch nicht gebracht haben, ist der Wetterbericht hier vom Zentrum von Barcelona. Im Moment haben wir blauen Himmel, die Sonne scheint und die Temperaturen sind wirklich wahrhaft frühlingshaft. Ich würde sagen, wir haben 18, 19 Grad. Heute Morgen hat es geregnet, bis zu etwa kurz nach 10. Aber dann kam ein heftiger Wind auf, hat die Wolken fortgeblasen, ein wirklich sturmartige Böen fegten über die Stadt hinweg und mittlerweile ist der Himmel sehr blau und sehr schön hell. Kino, Werner, was gibt's da? Ja, Kino, wollen wir die alte Tradition wieder aufnehmen und zum Goethe-Institut schauen, da gibt's wieder dieses billige gratis Mittwochskino übermorgen am Mittwoch um 19.30 Uhr und der Film Wild heißt der auf Deutschland, auf Deutsch und auf Spanisch Salvaje. Und da geht es um eine junge Frau, die heißt Anja und die lebt irgendwo in einer Plattenbausiedlung in Halle, Halle Neustadt. Und auf dem Nachhauseweg von der Arbeit trifft sie auf einen streunenden Wolf. Und jetzt fühlt sie sich sehr angezogen von diesem Wolf und versucht sich dem anzunähern, und am Ende schafft sie es sogar, ihn in ihre Wohnung zu bringen. Und sie vernachlässigt dann alle weiteren Kontakte zu den Arbeitskollegen, auch zu ihrer eigenen Familie, und freundet sich also mit dem Wolf an und lebt also regelrecht mit dem zusammen. Und ich habe den Film, wollte ich eigentlich nur ankündigen, weil, wie ich das immer tue, jede Woche beim Mittwochskino im Goethe, und war mir aber nicht sicher, ob ich mir den angucke oder nicht, aber jetzt sagt Dedi, der ist so schlecht, dieser Film, dass ich richtig Lust gekriegt habe, mir den anzugucken. Also man kann den ja auch sehen, sagen wir, als das hohe Lied auf die Befreiung aus zivilisatorischen Zwängen, ja, einfach so den Film verstehen, ohne jetzt in irgendwelche Einzelheiten zu gehen. Ich kann nur sagen, ich kann jeden warnen, diesen Film zu sehen. Der ist in jeder Weise schlecht. Der ist inhaltlich schlecht, der ist schlecht gemacht und der ist schmuddelig, schwül und obszön. Und ich kann da nichts Sehenswertes drin finden in diesem Film. Aber wer sich das antun möchte, bitte gehen Sie rein und tun Sie sich das an. Es sind verlorene 80 Minuten oder wie lange der Film auch dauert. Ich habe noch nie so eine negative Kritik losgelassen, weil ich eigentlich immer nur Filme vorstelle, die mir selber auch gefallen und die ich gesehen habe oder von denen ich ungefähr weiß, die sind gut. Bei diesem Film muss ich leider eine Ausnahme machen und muss sagen, Hände weg von diesem Blödsinn. Ja, diese kleine Orgel, diese dünne, bedrohliche Orgel, die ist aus dem Kabinett des Dr. Caligari, der Film von Franz Murnau. Am 27. Februar 1920, also vor 80 Jahren, kam der Stummfilmklassiker Das Kabinett des Dr. Caligari in die Kinos, vor 100 Jahren. Ein Meisterwerk des expressionistischen Films. Es gibt Geister, überall sind sie, um uns her, mich haben sie von Haus und Herd, von Weib und Kind getrieben. Man sieht hier das Stummfilmgesicht des Dr. Caligari, der ganz trüb und bösartig in die Kamera starrt. Und dann diese expressionistische Schrift. Der Film hat was, muss man sagen. Gut, der expressionistische Stummfilm Das Kabinett des Dr. Caligari von Robert Wiene, der lebte von 1873 bis 1938, wurde am 27. Februar 1920 im Filmtheater Marmorhaus in Berlin uraufgeführt. Mit grotesken, zum Teil gemalten Kulissen, unzähligen Schrägen in den Dekorationen sowie Lichtschatteneffekten erzielten die zittrig wackeligen Bilder eine verzerrte Wahrnehmung der Wirklichkeit und eine hohe Suggestivkraft bei den Zuschauern. Man hat ja diese Art von Kino als eine Vorwegnahme des drohenden Faschismus interpretiert im Nachhinein, und ich glaube, da ist auch was dran. Ein paar Worte zur Handlung. Dr. Caligari präsentiert den an einer tranceartigen Krankheit leidenden Cesare tagsüber auf dem Jahrmarkt. Dort sagt die dürre, blasse Gestalt Schaulustigen die Zukunft voraus. Nachts aber schleicht der Sklave Caligaris durch die Stadt und begeht unter dem Einfluss seines Herrn furchtbare Morde. Die Rezeption dieses Films wird folgendermaßen beschrieben: Der Meilenstein der Kinogeschichte beeinflusst den fantastischen Film bis heute. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde er 1933 umgehend verboten und 1937 der entarteten Kunst zugeordnet. Der Filmsoziologe Siegfried Krakauer, der lebte von 1889 bis 1966, veröffentlichte über seinen Einfluss die Studie von Caligari bis Hitler. Das Buch ist von 1947, sehr lesenswert übrigens. Eine restaurierte Fassung lief 1983 im ZDF. Die digital restaurierte Fassung mit der Musik von John Zorn, der ist 1953 geboren, hatte 2014 in Berlin Premiere. Ich habe den Film hier auf YouTube, das Kabinett, auf Englisch ist der Titel The Cabinet of Dr. Caligari von 1920, Full Movie. Den kann man sich da in Ruhe anschauen und es ist einfach sehenswert, was für meisterliche und groteske Bilder der Murnau da dem Zuschauer vor Augen führt. Ganz große Klasse. Das heißt, der Film hat alle oder sehr viele Horrorfilme, überhaupt die ganze Horrorfilmkunst beeinflusst. Jo, meine Damen und Herren, wir sind schon fast ans Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Werner, gibt's noch was zu kommentieren? Andere Kinoerlebnisse, die du vielleicht hattest? Ja, habe ich aber schon wieder vergessen. Im Moment habe ich das nicht so präsent. Dann verabschiede ich mich lieber, ne? Oder? Na, wir haben noch ein paar Minuten. Du kannst ruhig noch ein wichtiges Thema loswerden, falls du möchtest. Wir müssen noch über den 8. März sprechen. Ich muss noch ein paar Demo-Termine durchgeben. Das ist ja sehr wichtig. Die große Demo hier in Barcelona, die wird am kommenden Sonntag um 17 Uhr von der Plaza Universidad losgehen. Los colectivos feministas volverán a salir a las calles de las principales ciudades españolas el próximo domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en unas marchas que, según explica la Comisión 8 de marzo, una de las principales convocantes, se centrarán en, Achtung, reivindicar los derechos sexuales y reproductivos, la libertad sexual de las mujeres, además de pedir una educación afectivo-sexual que incluye identidades y expresiones de género sin estereotipos. Wir wissen ja, es gibt im Moment einen Kulturkampf mit rechtsextremen Parteien, besonders mit der Partei von der Vox, die die Sexualerziehung an den Schulen, die nun doch verstärkt vonstatten gehen soll, nicht nur in Frage stellt, sondern aktiv bekämpft und diesen Pin parental da einsetzen wird. Das heißt, den Eltern das Recht geben, ihre Kinder nicht zu solchen Schulfächern zu schicken. Las manifestaciones se celebrarán la misma semana en la que el Ministerio de Igualdad presentará ante el Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley Integral por la Protección de la Libertad Sexual y contra la Violencia o las Violencias Sexuales que contempla la creación de centros de crisis 24 horas para atender a las víctimas de este tipo de violencia. Das ist etwas sehr Neues und Interessantes. Das Ministerium für Gleichheit, so heißt das jetzt, wird diese Woche den Gesetzesentwurf im Parlament präsentieren. Das heißt, integrales Gesetz für den Schutz der sexuellen Freiheit und gegen die sexuellen Gewalthandlungen. Dieses Gesetz beinhaltet die Schaffung von Krisenzentren, die 24 Stunden geöffnet sind und wo Opfer von sexueller Gewalt und Verfolgung sofort Hilfe bekommen. Also eigentlich eine ganz tolle Sache. Ja, also ich glaube, da gehe ich auch hin. 8. März, der internationale Kampftag der Frauenklasse oder so ähnlich. Und endlich mal eine Demonstration, wo die nichts zu tun hat mit den Forderungen nach Unabhängigkeit von Katalonien. Also schon deshalb sollte man da hingehen. Gut, also, ja. Ne, wir rufen raus zum 8. März. Zum 8. März und dann später zum 1. Mai, ja. Gut, aber dass die Männer weiterhin Frauen totschlagen oder misshandeln oder sonst irgendwie herabwürdigen, das ist die eine Sache. Was haben wir da noch heute? Coronavirus und das Anwachsen von Nationalismus der extremen Rechten überall, ne? Die nächste Wirtschafts Krise steht da vor der Tür und da kann man nur noch sagen, ruhig Blut und warme Unterhosen. Darf ich das als deine Schlussworte betrachten? Ja, aber das habe nicht ich mir erfunden, das hat Bismarck gesagt, angesichts von kritischen Situationen. Naja, der hat ja doch auch einiges auf dem Kasten. Jacques Tati hat auch was Schönes gesagt, das habe ich zu Eingangs gesagt und ich will es jetzt nochmal erzählen, weil es so toll ist. Der hat etwas über das Militär gesagt. Deutschland will ja jetzt ein neues Kampfflugzeug bauen, zusammen mit Spanien und Frankreich zusammen. Und Jacques Tati hat einmal gesagt, das Militär ist eine Pflanze, die man sorgfältig pflegen muss, damit sie keine Früchte trägt. In diesem Sinne, liebe Freundinnen und Freunde eines alternativen Radios, meine Damen und Herren, daheim an den UKW-Empfängern, bei Ihrer Buttermilch oder Ihrem Kokain, was immer Sie auch da liegen haben. Wir sagen Tschüss, Agur, Adeu. Haben Sie eine wunderschöne Woche. Stecken Sie sich bloß nicht an mit irgendeinem dieser bösen Viren, zum Beispiel mit dem Faschismusvirus, dem Fremdenfeindlichkeitsvirus, dem Konsum, ich will immer mehr kaufen Virus, dem Coronavirus, dem ich glaube, alles was die Regierung sagt Virus, dem wir gründen einen eigenen Staat und einen eigenen Geheimdienst Virus, wir brauchen eine eigene Armee Virus, für jeder Mensch braucht eine Waffe, um sich jederzeit auf der Straße zu verteidigen Virus und diesen ganzen Quatsch. Wir hoffen auf eine bessere Welt. Adeo, agur, machen Sie es gut. Tschüss Werner. Ciao. Die heutige Sendung wird am kommenden Freitag wiederholt, am kommenden Samstag wiederholt und ist ab übermorgen etwa im Podcast zu finden unter www.niemandsland.kontrabanda.org oder unter www.niemandslandradio.blogspot.com. Zum Abschied noch ein Lied aus dem Live-Album, das Radio für Millionen-Album von Tonsteine Scherben, der neuen Besetzung, hat zwei CDs, ein Studioalbum und ein Live-Album, live aus Nürnberg. Das Konzert fand letztes Jahr in Nürnberg statt. Und ich habe mal den Song ausgesucht, erinnert ihr euch noch an das Lied Sklavenhändler von Tonsteine Scherben? Sklavenhändler, hast du Arbeit für mich? Das Lied habe ich ausgesucht. Das ist offensichtlich nicht das Lied Sklavenhändler. Ich habe mich da verdrückt. Das Lied heißt Straße. Sklavenhändler kommt direkt danach. Wir haben noch Zeit. Ich werde beide Lieder spielen. Das weiß man manchmal erst nach 100 Jahren. Wer nun richtig falsch war und wer echt, dann ist uns wahrscheinlich auch egal. Ich gehe immer der Straße nach. Immer der Nase nach, immer der Sonne hinterher, weiter in den neuen Tag. Ich geh immer der Straße nach, immer der Nase nach, immer der Sonne hinterher, weiter in den neuen Tag. Unsere Alten haben's uns vorgemacht und wir machen's wie sie. Wir haben ja so viel über andere gelacht, aber über uns so gut wie nie. Wir haben uns oft gestritten, das ist wahr. War das nicht auch oft ganz schön? Ich meine, zumindest dann danach. Ich hab's jedenfalls so gesehen. Ach, vielleicht haben wir ja beide schrecklich recht. Das weiß man manchmal erst nach 100 Jahren. Wer nun richtig falsch war und wer echt, dann ist uns wahrscheinlich auch egal. Weil ich geh immer der Straße nach, immer der Nase nach, immer der Sonne hinterher, weiter in den neuen Tag. Escoltant Ni Man's Land. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda 91.4 de la FM. Sklavenlast, Arbeit für mich, Sklavenleicht, du alles für dich.